Wer nicht vom Aussterben bedroht ist, noch nicht sind die Milliardäre. Die vermehren sich glänzend in dieser unglaublich hässlichen Welt. Hallo, das schnelle Raumschiff Niemandsland hat soeben wieder erfolgreich an das Mutterschiff Kontrabande FM angedockt. Wir werden jetzt 2 Stunden von 1 bis 3 auf der Umlaufbahn 91.4 über der gräflichen Stadt Barcelona kreisen und unsere Botschaften in den Äther schicken. Wir sind bei euch dort unten leicht zu empfangen mit jedem Ultrakurzwellen-Empfangsgerät, auch in Kapstadt, Vladivostok, Malmö, Kreuzberg und Halifax zu hören über das weltweite Computernetz unter www.contrabanda.org. Wir bieten allen Hörerinnen und Hörern auch heute wieder gepflegte und niveauvolle Unterhaltung. Musik von heute, gestern und übermorgen. Aktuelle Nachrichten über das Geschehen in Politik, Kultur und Gesellschaft. Sowie Hintergründe zu wichtigen Themen aus Gegenwart und Vergangenheit. Es ist Montag, der 30. Dezember 2019. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Auch im neuen Jahr 2020 wollen wir versuchen, euch und Ihnen allen gute und unterhaltsame Sendungen zu bieten. Auch 2020 wollen wir unseren Beitrag zur Beendigung der Zerstörung der Welt leisten. Und am besten sogar noch dazu beitragen, eine neue aufzubauen. Wir wollen ehrlich, aufmerksam und kritisch die Welt, die Gesellschaft, die Geschichte und ihre Zustände beschreiben und Auswege anbieten. Im neuen Jahre Glück und Heil, auf Weh und Wunden gute Salbe, auf groben Klotz ein grober Keil, auf einen Schelmen anderthalbe. Das klingt nach Goethe und das ist Goethe. Johann Wolfgang Goethe aus dem Buch Gedichte, Ausgabe letzter Hand von 1827. Noch einen von Goethe: Das neue Jahr sieht mich freundlich an und ich lasse das Alte mit seinem Sonnenschein und Wolken ruhig hinter mir. Roswitha Bloch hat auch etwas Schönes zum Neujahr gesagt. Das alte Jahr noch nicht gegangen, das neue noch nicht angefangen. Kommen vor diesem Neubeginn mir so viele Gedanken in den Sinn, die noch tief im Schlafe eingehüllt, sehr bald schon Worte mit Leben füllt. Nie liegen Traum und Wunsch so nah, doch manchmal werden sie sogar wahr. Oder wollen wir uns nur träumend verneigen? Warten wir es ab, das neue Jahr wird es uns zeigen. Roswitha Bloch, die ist 1957 geboren, deutsche Lyrikerin, Aphoristikerin, Dozentin und Lektorin. Das alte Jahr hat's schlau gemacht, fort ist's bei Nebel und bei Nacht. Zum großen Glücke für fern und nah war auf der Stelle ein anderes da. Johann Peter Hebel, der lebte von 1760 bis 1826, deutschsprachiger Dichter aus dem alemannischen Sprachraum Südbadens. Er war übrigens evangelischer Theologe und Pädagoge. Thank you. Und der große Georg Christoph Lichtenberg hat gesagt: Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird. Gemeint ist das neue Jahr. Aber so viel kann ich sagen: Es muss anders werden, wenn es gut werden soll. Georg Christoph Lichtenberg, 1742 bis 1799, deutscher Physiker und Meister des Aphorismus. Aber eins ist klar, bei allem, was wir hier machen und sagen und tun, was wirklich wichtig ist, ist, dass manchmal auch ein kleines Wunder geschehen muss, um die Dinge besser zu machen. Wunder geschehen. Nee, nein. Das Schicksal und die Angst kommt über Nacht und ich bin traurig und gerade hab ich noch gelacht und an sowas Schönes gedacht. Zusammen singen. Wunder geschehen, ich hab's gesehen. Wunder geschehen, ich war dabei. Das war sehr lieb von euch. Dankeschön. Was auch passiert, ich bleibe hier. Und ich gehe den ganzen langen Weg mit dir. Was auch passiert, was auch passiert, Wunder geschehen, Wunder geschehen, Wunder geschehen, yeah. Wunder geschehen. Ist mal klar, das war ein tolles Jahr. Manches lief anders als gedacht, das kümmert mich nicht heute Nacht. Wir sind immer noch schön, was morgen ist, wird man sehen. Ein Stern fällt am Fenster vorbei. Einen Wunsch hab ich jetzt frei. Mit dir möchte ich immer Silvester feiern. Mit dir fängt alles gut an. Mit dir könnte ich glatt den Vatikan erneuern. Mit dir ruf ich meine Mama an. Mit dir bekomm ich nochmal einen Preis verliehen. Mit dir krieg ich alles hin. Oft merkt man erst am Ziel, das ist es nicht, was ich will. Und manchmal, wenn man nicht dran denkt, bekommt man es geschenkt. Fehler sind zu verzeihen, sonst bleibt man allein. Ein Stern fällt am Fenster vorbei. Einen Wunsch hab ich jetzt frei. Mit dir möchte ich immer Silvester feiern. Mit dir fängt alles gut an. Mit dir könnte ich glatt den Vatikan erneuern. Mit dir ruf ich meine Mama an. Mit dir bekomm ich nochmal einen Preis verliehen. Mit dir krieg ich alles hin. Mit dir möchte ich immer Silvester feiern. mit dir fängt alles gut an. Mit dir könnt ich glatt den Vatikan erneuern, mit dir ruf ich meine Mama an. Mit dir bekomm ich nochmal einen Preis verliehen, mit dir krieg ich alles hin. Niemands Land és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemands Land. Kriegsspiel von Thomas Bünting. Weihnachten 1914. In der Hölle der Westfront kam es zwischen britischen und deutschen Soldaten zu einer Episode der Menschlichkeit. Auf dem Schlachtfeld spielten sie Fußball im Geiste des Fair Play. Sie sollten doch längst wieder zu Hause sein. Das hatten ihnen die Generäle versprochen, als im August der Krieg begann. Doch seit November entwickelte sich der Konflikt zwischen dem Deutschen Reich und den alliierten Westmächten zu einem erbitterten Stellungskrieg. Die Front zwischen dem flandrischen Ypern und dem französischen Richebourg war in der Adventszeit 1914 zur Hölle auf Erden geworden. In den Schützengräben starben in den ersten Monaten mehr als eine 500.000 Soldaten im Kugelhagel der Maschinengewehre. Am 24. Dezember aber kehrte urplötzlich Ruhe an der Frontlinie ein. Der Krieg machte einen Moment Pause. In der Heiligen Nacht erschien es selbst den Todfeinden als unpassend, das sinnlose Töten fortzusetzen. Irgendwo stimmte ein deutscher Soldat Stille Nacht an, woraufhin die Briten in den gegenüberliegenden Gräben Applaus spendeten und dasselbe Lied in ihrer Sprache zu singen begannen. Und für einen Moment flackerte Menschlichkeit auf an diesem unwirtlichen Ort. Die deutschen Soldaten an der Linie zwischen Frelinghien und Oplin entzündeten Kerzen und stellten sie auf die Wälle ihrer Schützengräben. Kilometerweit zog sich eine Lichterkette, wo noch kurz zuvor die Gewehrmündungen geglüht hatten. Doch das britische Oberkommando in Saint-Omer warnte: Der Feind plant einen Angriff, seid wachsam! Die Scottish Seaforth Highlanders eröffneten aus Angst, in eine Falle zu tappen, vorsorglich das Feuer auf die seltsame Illumination. Nichts passierte. Die Deutschen schossen nicht zurück. Die Schotten hörten sich stattdessen leise plaudern und singen. Inmitten der sich stürmenden Leichen kam für einen Augenblick besinnliche Stimmung auf. Tausende deutsche Wehrpflichtige hatten wegen der familiären Verflechtungen von Kaiser Wilhelm II. Mit dem englischen Königshaus vor Ausbruch des Krieges in Großbritannien gejobbt. Englisch war im Deutschen Reich Fremdsprache Nummer 1. Durch die Enge in den morastigen Gräben, oft lagen die gegnerischen Verbände nur wenige Meter voneinander entfernt, konnten die Deutschen ihren Widersachern nun sogar einen Weihnachtsgruß in ihrer Muttersprache hinüberrufen. Eine Schachtel Zigaretten wechselte die Seiten. In diesem Paradies für Ratten sehnten sich viele nach menschlicher Wärme. Über die Frontlinien entsponnen sich allmählich nachbarschaftliche Dialoge. Doch erst als der Nebel sich im Morgengrauen des Weihnachtstages verzog, fassten beide Lager den Mut, sich im freien Feld zu treffen. In Abwesenheit der Generalität hatten Offiziere den Soldaten erlaubt, in Kleingruppen von 3 bis 4 Mann ihre Posten zu verlassen. Bereits um 8 Uhr morgens aber stellte ein schottischer Hauptmann mit Erschrecken fest, dass sich auf dem Feld zwischen den Linien eine große Menschenmenge gut gelaunt unterhielt. Die Schützengräben waren für Stunden verwaist. Ehrenabzeichen wurden getauscht, die Deutschen hatten ein Bierfass mitgebracht, die Schotten revanchierten sich mit Christmas Pudding. Leutnant Johannes Niemann vom 133. Königlich-Sächsischen Infanterieregiment sah durch seinen Feldstecher, dass ein schottischer Soldat einen Fußball mitgebracht hatte, einen echten Lederball. Der Boden war gefroren, nicht unbedingt die besten Bedingungen für ein kleines Match. Aber es dauerte nicht lang und die ersten begannen mit schüchternem Passspiel. Als Torpfosten dienten Mützen und Kappen. Der brüchige Untergrund sorgte dafür, dass viele Bälle nicht den Weg zum Mitspieler fanden, sondern immer wieder weit hinter der ungefähren Feldbegrenzung landeten. Niemand stellte fest: Obwohl sie alle sehr müde sein mussten, spielten sie mit riesigem Enthusiasmus. Die deutschen Spieler johlten, wenn der Wind den Gegnern unter den Kilt wehte, und die ganze Pracht der schottischen Männlichkeit offenlegte, weil sie trotz der kalten Witterung ohne Unterhose spielten. Obwohl es keine Schiedsrichter gab, hielten sich die Spieler streng an die Regeln. Wenn ein Soldat in Stiefeln und Rock in den Schmutz fiel, halfen ihm die Gegner wieder auf die Beine. Das Spiel dauerte etwa eine Stunde. Dann bekam der Oberkommandierende der Deutschen davon Wind. Und es erging der Befehl, schleunigst hinter die Frontlinien zurückzukehren. Leutnant Niemann notierte. Das Spiel endete mit einem Ergebnis von 3:2 zugunsten von Fritz gegen Tommy. Der Journalist Michael Jürgs berichtet in seinem Buch »Der kleine Frieden im Großen Krieg, Weihnachten 1914«, dass es auch an anderen Stellen der Westfront zu spontanen Matches zwischen britischen und deutschen Einheiten kam. Die Bälle stammten fast immer aus dem angelsächsischen Lager. So schilderte es Harold Bryan in einem Brief an seine Eltern. »Wir schicken einen mit dem Fahrrad nach hinten in unsere Reservestellung und der holt den Ball.« Und wo kein Leder aufzutreiben war, wurde ein gepresstes Stück Stroh oder eine Konservendose einfach zweckentfremdet. Nachdem es am ersten Feiertag so gut geklappt hatte, vereinbarten hunderte verfeindeter Soldaten für den Boxing Day ein erneutes sportliches Kräftemessen. Doch die Generalität hatte spitz gekriegt, dass die Kampfmoral unter dem Gekicke zu leiden begann. Vielerorts entlang der Front wurden die Spiele von den Befehlshabern verboten. Und auch nicht jeder Mannschaftsdienstgrad war mit dem freundschaftlichen Gebolze einverstanden. Ein Gefreiter namens Adolf Hitler, bei Ypern stationiert, notierte grimmig, »Eine Friedenssehnsucht darf in der Kriegszeit nicht zur Debatte stehen.« Am Abend des zweiten Feiertags teilte die sächsische Einheit, der auch Leutnant Johannes Niemann angehörte, dem britischen Feind offiziell mit, dass ab Mitternacht wieder scharf geschossen werden müsse. »Gentlemen, es ist uns eine Ehre, Sie darüber zu informieren.« Dennoch gelang es einigen Kompanien im militärischen Ungehorsam, sogar frontüberschreitend die Vorgesetzten auszutricksen und am Boxing Day zwischen den Linien zu kicken. Ein englischer Soldat schrieb, »Die Deutschen geben uns Bescheid, dass am Nachmittag ihr General kommt. Wir sollen aufpassen, dann würden sie ein bisschen schießen müssen, aber nur um den Schein zu wahren.« Nachdem sie auf dem Platz noch zielgenau in das gegnerische Tor zu treffen versucht hatten, war für den Ernstfall ausgemacht, dass man bei Eintreffen der Generalität bewusst über die Köpfe des Gegners schießen würde. Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus. Und der Morgen grüßt schon aus der Ferne, bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich. Freiheit! Dem Faschisten werden wir nicht weichen, schickt er auch die Kugeln hageldicht. Mit uns stehen Kameraden ohne Gleichen, und ein Rückwärts gibt es für uns nicht. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich. Freiheit! Rührt die Trommel, fällt die Bajonette. Vorwärts Marsch, der Sieg ist unser Lohn. Mit der Freiheitsfahne brecht die Kette. Auf zum Kampf, das Thälmann-Bataillon. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und sterben für dich. Freiheit! Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 146. Hemingway an der Front und die Zerstörung Guernicas. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es por la España. Madrid, April 1937. Ende des Monats, kurz vor Hemingways endgültiger Abreise aus Spanien, bekamen er und Jenny Cowles die Erlaubnis, die Front in den Guadarrama-Bergen zu besuchen, wo Truppen der Loyalisten von mehreren Stellungen an den bewaldeten Hängen aus die Rebellen in Schach hielten. Immer wieder unternahmen sie verzweifelte Überraschungsangriffe in der Hoffnung, den Gegner zu verdrängen oder ganz zurückzuschlagen. Hemingway und Cowles brachen morgens von Madrid auf und wenige Stunden später fuhr ihr Wagen bergaufwärts durch Kiefernwälder und blühende Wiesen in Richtung des Hauptquartiers der Brigade. Abgesehen von seiner täglichen Anwesenheit beim Filmen der Panzermanöver in der Jarama und seinen diversen Besuchen bei der ergebnislosen Offensive von Casa del Campo, war es das erste Mal, dass Hemingway in Spanien eine aktive Kampfzone besuchte. Seine militärischen Gastgeber, die dafür sorgen wollten, dass er und die Genossinnen etwas Dramatisches zu sehen bekamen, worüber sie dann berichten konnten, setzten die beiden in einen gepanzerten Wagen und fuhren sie zu einer vorgeschobenen Position bei einer Straße, die von den Feinden beschossen wurde. Der Wagen ratterte taumelnd über das zerklüftete Pflaster. Kugeln knallten gegen die seitlichen Stahlplatten, doch die Insassen kamen unverletzt auf einer Hügelkuppe an, wo sie auf Soldaten trafen, die Gitarre spielten und sangen, während aus der Ferne Maschinengewehrlärm zu hören war. Als die Soldaten ihr Lied beendet hatten, betrat ihr Kommandant die Szene, ein hagerer, kampfgestillter Mann in Stiefeln, Kniehosen, einem grünen Rollkragenpullover und einer Feldmütze, die er schräg über ein Auge gezogen hatte. Er nannte sich El Guerrero. Vor dem Krieg war er Lastwagenfahrer in Madrid, und als die Generäle ihren Aufstand gegen die Republik ausriefen, hatte er sich freiwillig zur Miliz gemeldet. Er erzählte Hemingway und Cowles, dass er den ganzen Winter in den Bergen verbracht habe, und er habe mehr als einmal erlebt, dass sein Bataillon in Stücke geschossen wurde. Seine Frau habe immer neben ihm gekämpft, sagte er, bis sie schwanger wurde. Da musste er sie nach Madrid zurückschicken. El Guerreros Kämpfer, in unzureichender Kleidung, die Füße in Alpargatas mit Hanfsohlen statt in festen Stiefeln, hatten ihre Zähigkeit einen ganzen grimmigen Winter lang unter Beweis gestellt. Dennoch wirkten paradoxerweise die meisten erschütternd jung und enthusiastisch. Einer pflückte einen Blumenstrauß für Jenny Cowles. Ein anderer zeigte ihr ein Gedicht, das er über die Wälder und Berge geschrieben hatte. Alle wollten unbedingt vorführen, was passierte, wenn sie mit einem Granatwerfer das Bauernhaus am Fuß des Hügels, eine feindliche Stellung, beschossen. Als die Rebellen zurückschossen, nahmen sie in der Annahme, der Angriff sei aus dieser Richtung gekommen, ein falsches Ziel aufs Korn. Statt der Stellung von El Guerrero beschossen sie ein anderes, entfernt liegendes Haus, das offenbar dem Obersten der Brigade gehörte. Die Soldaten bogen sich vor Lachen. Doch sie wussten, dass der Krieg kein Witz war. Sie hatten zu viele Kameraden verloren. Und leidenschaftlich und optimistisch hielten sie an ihrem Glauben fest, dass die Republik siegen werde. Ihr werdet sehen, an Weihnachten wird unsere Fahne über jedem Dorf in Spanien wehen. Am Abend schrieb Hemingway im Hotel Florida dann den Text, der, wie ihm klar war, seine letzte Depesche aus Madrid sein würde. El Guerrero wurde in dem Artikel nicht erwähnt, auch nicht dessen Frau oder seine Männer und auch Jenny Cowles nicht, obwohl Hemingway beschrieb, wie diszipliniert und klug die Soldaten der Sierra waren. Und er schrieb über den gepanzerten Wagen, in dem er gefahren war, und über die Maschinengewehre, die auf ihn abgefeuert worden waren. Stattdessen versorgte Hemingway seine Leser mit einer Lektion in strategisch-geografischem Denken. Die Aufständischen würden zwar eine zielstrebige Offensive gegen Bilbao im Norden unternehmen, doch, so Hemingways Behauptung, Madrid ist die Schlüsselposition an einer 1200 Kilometer langen Front, und aufgrund dieser uneinnehmbaren Lage hätten die Verteidiger der Stadt einen immensen Vorteil, selbst wenn die Regierung beschließen würde, Bilbao aufzugeben. Um seine Glaubwürdigkeit hinsichtlich derartiger Behauptungen zu untermauern, fügte er hinzu, er habe 10 harte Tage damit zugebracht, 4 zentrale Frontabschnitte zu besuchen, wozu auch gehörte, zu wichtigen Stellungen in 1500 Meter Höhe im Guadarrama-Gebirge aufzusteigen. Der daraus entstehende Eindruck, er sei soeben von einer anstrengenden 10-tägigen Rundreise durch ganz Spanien zurückgekehrt und habe nicht lediglich im Laufe eines Monats 10 separate Tagesausflüge unternommen, war naheliegend, aber auch, falls das nötig werden sollte, korrigierbar. 2 Tage später, nach einer ausgelassenen Abschiedsparty im Lazarett der 12. Brigade, zu der Lukács, Werner Heilbrunn, Gustav Regler, Sid Franklin, Josie Herbst und noch viele andere kamen und die damit endete, dass Hemingway ohnmächtig auf Heilbrunns OP-Tisch lag, verließ er Madrid in Richtung Paris. Während er im Hof des Außenministeriums stand und auf seinen Wagen wartete, gönnte er sich ein kurzes Männergespräch mit Arturo Barea. Seine Witze zeigten mir, wie nahe er dem Verstehen kastilischer Zweideutigkeiten war, sagte Barea später, und wie weit weg davon. Als Hemingway seine letzte Madrid-Depesche verfasste, ereignete sich in Guernica, der alten christlichen Hauptstadt der Basken in der Nähe von Bilbao, eine der entsetzlichsten Episoden dieses Krieges. Der Druck, den die Truppen der Rebellen auf die Front im Baskenland ausübten, war nicht so effektiv, wie ihr Kommandant General Mola es wünschte, und am 25. April, einem Sonntag, ließ er über den Rundfunksender der Nationalisten folgende Warnung verbreiten. Franco hat die Absicht, einen gewaltigen Schlag auszuführen, gegen den jeder Widerstand zwecklos ist. Bewohner des Baskenlands, ergebt euch und ihr werdet mit dem Leben davonkommen. Am nächsten Tag um 4:30 nachmittags, es war Markttag in Guernica, flog ein deutscher Bomber, eine Heinkel 111, aus dem Testgeschwader der Legion Condor über das Stadtzentrum, warf eine Ladung Bomben ab und verschwand wieder. Als das Entwarnungssignal ertönte, kamen die Menschen aus den Schutzräumen, um den Verwundeten zu helfen, aber plötzlich war der Himmel voller Flugzeuge. Zuerst die gesamte Schwadron, die noch weitere Bomben abwarf, dann folgte Welle auf Welle von Heinkel 51 Kampfflugzeugen im Tiefflug, die auf Männer, Frauen, Kinder, Bauern, Nonnen, ja sogar auf Vieh feuerten und Granaten abwarfen. Schließlich legten 3 Geschwader der schwerfälligen Junkers 52 Bomber die Stadt in Schutt und Asche. Mit einer Technik, die die Legion Condor erstmals wenige Wochen zuvor an republikanischen Stellungen im Umkreis von Oviedo, gut 300 Kilometer westlich von Guernica, erprobt hatte und in der gezielt menschentötende Splitterbomben und Brandbomben zum Einsatz kamen. Kühe und Schafe rasten panisch, brennend durch die Straßen. Ganze Familien wurden ausgelöscht, als ihre Häuser über ihnen zusammenbrachen. Menschen mit schwersten Verbrennungen taumelten zwischen den brennenden Gebäuden umher. Am nächsten Morgen war Guernica nur noch eine verkohlte Hülle. Obwohl der Korrespondent der Londoner Times, George Steer, am 27. April noch vor Tagesanbruch am Ort des Geschehens eintraf und Augenzeugenberichte von der Zerstörung aufnehmen konnte, weigerte sich seine Zeitung, irgendetwas zu veröffentlichen, was, wie sein Herausgeber es formulierte, deutsche Empfindlichkeiten verletzen könnte. Es war dann die New York Times, die Steers Bericht zur Gänze abdruckte. Sie sorgte allerdings auch praktisch umgehend für ein Gegengewicht zu Steers Text mit einer Reportage ihres Korrespondenten William P. Carney, der auf der Seite der Rebellen stand. Carney behauptete, womit er die Vorgaben von Luis Bolin nachplapperte, der Francos Flucht von den Kanarischen Inseln organisiert hatte und jetzt der Propagandachef der Rebellen war, Guernica sei von den Basken mit Hilfe von Dinamiteros aus Asturien niedergebrannt worden. Keines der Kampfflugzeuge der Aufständischen sei auch nur in die Nähe der Stadt gekommen. Zumindest letzteres traf tatsächlich zu. Es waren durchweg deutsche Flugzeuge gewesen und der Befehl, Guernica zu bombardieren, ein Ziel von nur begrenzter strategischer Bedeutung, stammte von dem deutschen Oberst Hermann Göring, dem Reichsminister der Luftfahrt, der dem deutschen Generalstab demonstrieren wollte, mit welchen Ergebnissen bei einer solchen Aktion zu rechnen war. In gewisser Weise erfüllten sich sämtliche Hoffnungen des Oberkommandos der Rebellen und ihrer nationalsozialistischen Verbündeten. Guernica fiel 2 Tage später an die Aufständischen und öffnete ihnen den Weg für ihren Angriff auf Bilbao. 2 Jahre später sollte die Luftwaffe mit derselben Taktik Polen erobern. Doch trotz oder vielleicht auch wegen der offiziellen Dementis der nationalistischen Autoritäten war die Zerstörung von Guernica noch Wochen später in den Schlagzeilen und sie wurde zu einem zentralen Symbol des Bürgerkrieges, vor allem nachdem Pablo Picasso Guernica zum Thema seines gleichnamigen Gemäldes für den spanischen Pavillon bei der Pariser Weltausstellung gemacht hatte, die in jenem Sommer ihre Tore öffnete. Warum beschäftigte Hemingway sich nicht mit dem, was in Guernica geschehen war? Die Geschichte wäre ein Riesenknüller für ihn und die NANA gewesen, und weder Matthews noch Delmer konnten darüber berichten, weil beide 10 Tage zuvor in den Urlaub gefahren waren. Es wäre natürlich alles andere als einfach gewesen, die zerstörte Stadt aufzusuchen, da sie an der Nordküste lag und von Madrid durch einen breiten Streifen Territorium getrennt war, der sich in der Hand der Rebellen befand. Aber in seiner letzten Depesche aus Spanien erwähnte er den Bombenangriff nicht einmal. Vielleicht maßen die Männer, mit denen er sich austauschte, Duran, Walter, Lukács, Hans Kahle und noch einige andere in Madrid, Guernica keine größere Bedeutung zu. Jedenfalls ignorierten die gemäßigten und konservativen französischen Zeitungen wie Le Temps und Le Figaro das Ereignis zunächst. Für Virginia Cowles jedoch hatte das Geschehene, aus welchem Grund auch immer, offenbar doch Bedeutung. Trotz ihrer goldenen Armreifen und der hochhackigen Schuhe war sie eine sehr resolute Journalistin. Und als sie Madrid verließ, begab sie sich in die von den Nationalisten besetzte Zone und besuchte Guernica. Ein von Menschen verlassenes Chaos aus Balken und Ziegelsteinen, wie eine alte Zivilisation, die gerade ausgegraben wird. Als sie nachfragte, was hier geschehen war, antwortete ihr ein Stabsoffizier der Nationalisten. »Wir haben es wieder und wieder und wieder bombardiert. Und bueno, irgendwas dagegen?« Worauf ihm ihr offizieller Begleiter ins Wort fiel und mit grimmiger Miene sagte, »Ich glaube, ich würde darüber nicht schreiben, wenn ich Sie wäre.« Sie ignorierte den Rat. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 146, eine Niemandsland-Produktion 2020. No pasarán. Pasaremos. Literaturhinweis. Ich verlas einen Ausschnitt aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg von Amanda Vail. Originalausgabe Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War. Erschienen 2015 in der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart. Im Original erschienen 2014 im Verlag Ferrer, Strauss und Giraud in New York. Nacidos en la lejana patria, como equipaje nuestro corazón, pero no hemos perdido nuestra patria, lucha en Madrid por la revolución. Pero no hemos perdido nuestra patria, lucha en Madrid por la revolución. Nuestros hermanos de pie en las barricadas, proletarios españoles aquí están, solidarios las banderas levantadas, adelante Brigada Internacional. Solidarios las banderas levantadas, adelante Brigada Internacional. Hermanos de pie en las barricadas, proletarios españoles aquí están. Solidarios las banderas levantadas, adelante Brigada Internacional. Solidarios las banderas levantadas, adelante Brigada Internacional. Unter dem Joch des totalen Marktes haben die Menschen einen Grad an Selbstentfremdung erreicht, der viele die zunehmend realistische Aussicht auf ökozidale Auslöschung als Hochgenuss verheißendes Spektakel wahrnehmen lässt. Horror-Climate-Fiction und andere kulturindustriell produzierte Dystopien lassen die Kassen klingeln. Manche leugnen einfach die Gefahr, darunter auch verirrte Linke, die dem Fichtschen Idealismus verfallen sind, sich als Kontrahenten der Natur und diese als bloßen Materiallieferanten zu betrachten und vertrauen auf den Mythos des grenzenlosen Wachstums. Nicht selten in der Wahnvorstellung gipfelnd, man könne ohne Natur leben. Wozu noch Apfelbäume, wenn man doch Steve Jobs Apple Park im Silicon Valley hat? Und dass ausgerechnet als Anwälte der Natur daherkommende Spitzenpolitiker der Grünen, wie es von ihnen als Verfechter eines neoliberalen Green New Deals zu erwarten war, ihre Wähler veräppeln, indem sie in ihren Reden vor allem von den Bossen der Klimakillerindustrie beteuern, sie hätten weitaus weniger Interesse, irgendwelche Pinguine und Eisbären zu schützen, als den Wirtschaftsstandort Deutschland konkurrenzfähig zu halten, ist freilich perfekt für die ökonomischen Eliten und ihre Günstlinge. Aus dieser komfortablen Position heraus können sie weiterhin in Länder wie Bolivien und Venezuela Putsche anzetteln, um sich die letzten Naturressourcen für ihr Überleben in Wohlstand und Luxus als das glückliche 1% unter den Nagel zu reißen. Die Erkenntnis, dass dem Klimawandel nicht mit bürgerlicher Kälte und der Ökonomie beizukommen ist, die ihn durch Verdinglichung allen Lebens im Verwertungsprozess unentwegt produziert, war schon in den Werken von Marx und Engels angelegt. Beide gelten unter fortschrittlichen Kräften aus guten Gründen als erste moderne Ökologen, die den Weg zur nun nicht mehr aufschiebbaren Versöhnung des Menschen mit der Natur gewiesen haben. Das sind die Worte von Frau Susanne Witt-Stahl, die ist Chefredakteurin der Zeitschrift Melodie und Rhythmus. Und ich habe hier die neue Ausgabe dieses Magazins vor mir liegen. Es ist das erste Quartal 2020. Magazin für Gegenkultur. Ich empfehle dieses Heft, da gibt es einiges Interessante zum Thema Ökologie zu lesen und zu betrachten. Es gibt auch sehr interessante Fotos und sehr, sehr viele Musikhinweise und Filmtipps. Unter anderem gibt es in der vorliegenden, mir jetzt hier vorliegenden, auf dem Redaktionstisch vorliegenden Ausgabe von Melodie und Rhythmus Artikel und Interviews mit zwei der bedeutendsten Ökosozialisten unserer Gegenwart. Es handelt sich um Herrn John Bellamy Foster, der mit Marx ökologischer Systemanalyse immer wieder auf den vom Kapitalismus verursachten unheilbaren Riss im Stoffwechsel zwischen Natur und Gesellschaft hinweist, und Andreas Malm. Letzterer hat uns in einem ausführlichen Gespräch erklärt, warum die Natur so dringlich wie nie auf die Revolution wartet und wir an einem welthistorischen Scheideweg angelangt sind. Entweder geraten wir jetzt angemessen in Panik und formieren die kämpferischste und unerschütterlichste Opposition gegen den alles, was noch auf diesem Planeten atmet, kreucht und fleucht, sprießt und gedeiht, verschlingenden Kapitalismus und seine brutale Klassenherrschaft, oder wir werden bald sehen, wie alles den Bach runtergeht. Die Philosoph Friedrich Schelling hatte vor mehr als 200 Jahren angemerkt, dass die Natur mit den Menschen ihre Augen aufgeschlagen hat, sie von ihrer Blindheit erlöst wurde und sich selbst betrachtet. Aber statt ihrer Schönheit nicht nur als Lebensraum, der uns alle ernährt, bekommt sie hungernde Menschen in verwüsteten Landschaften, vermüllte Meere, in Buschfeuern verbrennende Koalas und das Grauen der Tierfabriken zu sehen. Wie lange kann sie noch den Anblick ihrer eigenen Vernichtung ertragen? Los canarios saludamos a Contrabando FM porque estamos en contra de las prospecciones y estamos luchando en contra de esto en Canarias y en todo el territorio español donde Repsol está haciendo grandes atropellos. Muchas gracias. Das war der Artikel, der Editorialartikel von Frau Susan Wittstahl aus dem Magazin Melodie und Rhythmus. Ich habe viele Schwestern, habe viele Brüder, viele Mütter und viele Väter. Ich habe Freunde, Seelenverwandte, gute Menschen, die bei Verstand sind. Wir sind Millionen, wir sind Milliarden, die ist Leipzig, die Toten zu beklagen. Wir sind so viele, die das Leben lieben. Wir sollten aufstehen für den Frieden. Zu viele Tote auf den Straßen von Aleppo, zu viele Tote auf den Straßen von Paris, zu viele Tote auf den Straßen von Kabul, zu viele Tote auf den Straßen von Berlin, zu viele Tote auf den Straßen Palästinas, zu viele Tote auf den Straßen Tel Avivs, zu viele Tote auf den Straßen von Nairobi, zu viele Tote auf der Welt und zu viel Krieg. Von Kabul. Wir brauchen Frieden auf den Straßen von Berlin. Wir brauchen Frieden auf den Straßen Palästinas. Wir brauchen Frieden auf den Straßen Tel Avivs. Wir brauchen Frieden auf den Straßen von Nairobi. Wir brauchen Frieden auf der Welt und keinen Krieg. Wir brauchen Frieden auf den Straßen Fallujahs. Wir brauchen Frieden auf den Straßen der Krim. Wir brauchen Frieden auf den Straßen von Bagdad. Wir brauchen Frieden auf den Straßen Marseille-Scharic. Wir brauchen Frieden auf den Straßen von Nizza. Wir brauchen Frieden auf den Straßen Ankaras. Wir brauchen Frieden auf den Straßen von Jakarta. Wir brauchen Frieden auf der Welt und keinen Hass. Wir brauchen Frieden auf den Straßen von Aleppo. Wir brauchen Frieden auf den Straßen von Paris. Wir brauchen Frieden auf den Straßen von Kabul. Wir brauchen Frieden auf den Straßen von Berlin. interessantes Album von dem Sänger Friedemann. Der ist ein deutscher Punkmusiker und auch Sänger. Er ist vor allem als Sänger von Cor bekannt, C-O-R, aber auch als Solokünstler unter dem Namen Friedemann aktiv. Friedemann Hinz wuchs in Bergen auf Rügen als Sohn einer angesehenen Kirchnerfamilie auf. Beide Eltern waren in der Kirche engagiert. Und erzogen ihn christlich und mit einer gewissen Distanz zum DDR-System. Einer seiner beiden Patenonkel war Pfarrer in Bergen auf Rügen. Hinz entwickelte sich zu einem Freidenker, der in der Jugend die Nähe zur Punk-Subkultur suchte. 1991 begann er als Schlagzeuger bei Tonnensturz, die bis 2001 aktiv war. Anschließend gründete er die Hardcore-Punk-Band Core, C-O-R geschrieben. Hier übernahm er den Gesang, bei dem er sowohl deutsche als auch plattdeutsche Lieder singt. Von 2004 bis 2007 war er Schlagzeuger bei Troopers. Wir hörten gerade ein Lied aus seinem Album »Ich leg mein Wort in euer Ohr«, erschienen auf dem Label Exile on Main Street Records. Ich bringe noch ein Lied von diesem Album. Das hat einen sehr interessanten Namen, das heißt »Sehsucht«. Natürlich, klingt wie Sehnsucht, ist aber Sehsucht. Also, Friedemann von seinem Album, ich leg mein Wort in euer Ohr, das Lied Sehsucht. Sein. Wohin, wohin, wohin, wohin, wohin werde ich gehen? Zu ihr. ihr, zu ihr, zu ihr, zu ihr, will mich nie wieder sehnen, will mich nie wieder sehnen, will mich in Sicherheit wähnen, will euch in Frieden wähnen. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Montag, der 30. Dezember 2019. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Die erste Meldung kommt aus Moskau. Russland hat den Westen überholt. Das war ein Schock. Es geht um eine neue Hyperschallwaffe. Ja, das hat gesessen. Am Dienstag vergangener Woche kündigten Russlands Präsident Wladimir Putin und Verteidigungsminister Sergei Shoigu an, dass noch in derselben Woche das erste Hyperschallwaffensystem, die Interkontinentalrakete Avangard, einsatzbereit sein werde. Weitere moderne Waffen sollen bald folgen. Den meisten Qualitätsmedien des Westens war das keine Notiz wert. Am 24. Dezember nichts im dpa-Bericht. Erst am Sonnabend folgte eine dürre Meldung. AfB hatte immerhin schon am Freitag berichtet. Die FAZ knöpfte sich am selben Tag Putins Äußerungen zur Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs vor. Erst am Ende des Artikels findet sich ein säuerlicher Satz zum Hauptgegenstand seiner Ausführungen. Der Präsident habe Waffen aufgezählt, deren Funktionsfähigkeit indes teils fragwürdig ist. Russlands Armee hat nach eigenen Angaben die neue Hyperschallrakete Avangard in Dienst genommen. Das sagte der russische Verteidigungsminister. Die Rakete ist demnach im südlichen Ural stationiert. Avangard soll mehr als 20 Mal so schnell wie der Schall sein. Bei dieser Geschwindigkeit könne sie von bisher existierenden Abwehrsystemen nicht mehr abgefangen werden. Bei einem Testflug vor einem Jahr hatte die Avangard eine Strecke von 6000 Kilometern zurückgelegt. Damit liegt auch Westeuropa innerhalb der Reichweite der Rakete, die sowohl konventionelle als auch nukleare Sprengköpfe tragen können soll. Das Problem für die NATO wird sein, es gibt keine Vorwarnzeit mehr. Die Ankündigung, dass Avangard einsatzbereit sei, überlesen oder ignorieren solche Korrespondenten dann gerne. Sie schreiben ersatzweise über den angeblich unaufhaltsamen Niedergang Russlands auf allen Gebieten. Da können Wissenschaft und Technik nicht berücksichtigt werden. Die Herrschaften beschreiben so vor allem den Niedergang ihres Journalismus und unterbieten selbst die Berichterstattung während des ersten Kalten Krieges. Um den geht es auch bei dieser Waffenentwicklung. Ob Russland, wie Putin selbst einmal meinte, mit ihr etwas Ähnliches geleistet hat, wie die Sowjetunion mit dem Start des ersten künstlichen Satelliten 1957, mögen Fachleute beurteilen. Damals gab es im Westen den Sputnik-Schock. Heute, scheint es, bekommen die Kreml-Astrologen nicht einmal mit, wenn die USA und ihre Verbündeten technisch überholt werden. Putin sprach jedenfalls am Dienstag von einer einzigartigen Situation in der jüngeren Geschichte Russlands. Es habe ebenso wie die Sowjetunion stets nur nachgeholt, was der Westen vorgelegt habe. Atomwaffen, strategische Bomber, Interkontinentalraketen. Nun aber versuche man, uns einzuholen. Kein anderes Land verfüge über Hyperschallwaffen. Putin und sein Verteidigungsminister Shoigu wiesen des Öfteren darauf hin, dass die Arbeiten an diesen Systemen in Russland nach der Kündigung des ABM-Vertrages über Raketenabwehr durch Washington im Jahr 2002 begannen. Das Auslaufen des INF-Vertrages über landgestützte Kurz- und Mittelstreckenraketen im August 2019, das von Donald Trump mit Lügen und der Entwicklung eigener Waffen vertragswidrig vorbereitet wurde, kam hinzu. Die Errichtung von US-Abwehrsystemen in Rumänien und Polen vollendet zusammen mit den unentwegten NATO-Manövern gegen Russland die Bedrohungslage. Klar ist, wer das neue Wettrüsten begann und wer reagierte. Allerdings gilt auch, der technische Vorsprung der Sowjetunion im Jahr 1957 verhinderte nicht ihren Untergang 34 Jahre später. Der Westen tut alles, um diese Frist für das heutige Russland abzukürzen. Die Nuss, die er knacken will, ist härter geworden. Die nächste Meldung kommt aus Berlin. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich für ein umfassenderes Mandat der Bundeswehr in der südlichen Sahara ausgesprochen. Das französische Militär sei in der Sahelzone jetzt schon mit einem viel robusteren Auftrag unterwegs, sagte die CDU-Vorsitzende der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Deutschland dürfe sich in dieser Region nicht wegducken und werde sich überlegen müssen, ob wir in unserem eigenen Interesse an Ort und Stelle für Stabilität sorgen wollen und ob die Bundeswehr nicht ein robusteres Ausbildungsmandat brauche. In der Sahelzone entstehe gerade eine große Drehscheibe für Terrorismus, für organisierte Kriminalität, für Migration und Menschenhandel. Sie selbst wolle sich gar nicht vorstellen, was Untätigkeit für Folgen haben könne. Dann müsse man letztendlich um ganz Europa Mauern und Stacheldraht legen. Eine irre durchgeknallte Meldung ist das eigentlich, aber es geht darum, was kann man da abholen, was kann man da abschleppen. In dieser Zone gibt es da vielleicht schon das begehrte Lithium, was man auch in Bolivien entdeckt hat, die großen Lithium-Vorräte, die bald gebraucht werden, um die Elektroautoindustrie zu versorgen mit einem sehr wichtigen Rohstoff für diese Art von Technik. Und eben, man macht uns Angst, wenn wir da jetzt nicht hingehen und militärisch da eingreifen, dann haben wir bald ganz Afrika hier. Aber wahrscheinlich wird genau das Gegenteil der Fall sein, wie sich immer wieder erwiesen hat. Sobald imperialistische Mächte irgendwo eingreifen, werden gewaltige Flüchtlingsströme und gewaltiges Elend erzeugt. Berlin, die Gewerkschaften warnen vor höherem Rentenalter. Das wird ja immer wieder gepredigt. Seit wann predigen die uns das? Das Rentenalter muss erhöht werden und so weiter. Im Hinblick auf die im neuen Jahr anstehenden Weichenstellungen für das Rentensystem warnen die Gewerkschaften davor, das Eintrittsalter wiederum weiter zu erhöhen. Diese Debatte geht in die völlig falsche Richtung, das sagt DGB-Chef Rainer Hoffmann am Sonntag in Berlin. Seitens der Unternehmerverbände wurde ein späteres Rentenalter zuletzt immer wieder gefordert. Derzeit berät eine Rentenkommission aus Gewerkschaften, Kapitalvertretern, Experten und Politikern über die künftige Absicherung der Altersversorgung. Im März will sie Vorschläge vorlegen. Viel Spaß im neuen Jahr. Die Preise im Nahverkehr werden steigen zum Jahreswechsel. Berlin. Ab Januar müssen Fahrgäste von Stadtbussen, Straßenbahnen und U-Bahnen für Tickets vielerorts tiefer in die Tasche greifen. Laut einer dpa-Auswertung beabsichtigen die meisten der großen Verkehrsverbünde, zum Jahreswechsel die Preise zu erhöhen. Betroffen seien etwa Fahrgäste im Ruhrgebiet, im Rheinland, in Berlin und Brandenburg, in den Großräumen Hamburg und Bremen sowie im Rhein-Main-Gebiet. Hinzu kämen alle, die in Regionalzügen außerhalb von Verkehrsverbünden unterwegs seien. Zwischen 1,3 und 3,3% mehr wollen die Verkehrsunternehmen von ihren Kunden verlangen. Kommen wir zur Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD vom heutigen 30. Dezember 2019. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Trauer um Manfred Stolpe. Der SPD-Politiker ist nach Angaben der brandenburgischen Staatskanzlei im Alter von 83 Jahren verstorben. Er war 12 Jahre lang Ministerpräsident von Brandenburg und später Bundesverkehrsminister. Streik bei Germanwings. Seit Mitternacht ist das Kabinenpersonal bis einschließlich Neujahr im Ausstand. Nach Angaben von Eurowings mussten etwa 15% der Flüge gestrichen werden, die meisten von ihnen innerhalb Deutschlands. USA drohen Hisbollah-Brigaden mit neuen Angriffen. Die Streitkräfte hatten Ziele im Irak und in Syrien bombardiert, weil die Miliz amerikanische Stützpunkte angegriffen haben soll. Verteidigungsminister Esper teilte am Abend mit, die Streitkräfte würden weitere Schritte unternehmen, um erneutes feindseliges Handeln der vom Iran unterstützten Milizen zu unterbinden. Gewalt gegen Kinder in Krisengebieten fast verdreifacht. Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF sind dort seit 2010 insgesamt 170.000 schwere Misshandlungen von Minderjährigen nachgewiesen worden. Besonders schlimm sei die Lage derzeit im Jemen, in Syrien und im Kongo. UNICEF spricht von einem tödlichen Jahrzehnt für Kinder. Buschbrände in Australien wüten weiter. Die Behörden hatten Bewohner und Touristen aufgefordert, bis heute früh Teile des Bundesstaates Victoria rund um die Millionenstadt Melbourne zu verlassen. Unterdessen sind die Brände auf dem Kontinent weiterhin außer Kontrolle. Das Wetter. Richtung Süden viel Sonne. In der Nordhälfte und im Osten teils wolkig, teils freundlich. Höchstwerte 0 bis 12 Grad. Fürchterlich, diese Buschbrände da in Australien, die seit Monaten toben und nicht zu löschen sind. Gleichzeitig haben die Behörden von Sydney angekündigt, dass sie das berühmte Feuerwerk nicht aussetzen werden. Obwohl die Stadt unter den Bränden leidet, weil die ganzen Rauchwolken und der ganze Qualm und der ganze Schwebestaub, die Schwebepartikeln, die Asche, weht den Leuten nur so in die Gesichter und in die Lungen. Aber the show must go on. Eine Meldung aus La Paz. Es gibt eine Diplomatiekrise zwischen Spanien und Bolivien. Ein Besuch der spanischen Geschäftsträgerin in der mexikanischen Botschaft in La Paz hat eine diplomatische Krise zwischen Spanien und Bolivien ausgelöst. Boliviens de facto Innenminister Arturo Murillo warf Cristina Borreguero am Sonnabend vor, sie habe Juan Ramón Quintana, der unter dem gestürzten bolivianischen Staatsoberhaupt Evo Morales das Amt des Präsidentenministers innehatte, aus der mexikanischen Botschaft holen wollen. Das Außenministerium in Madrid wies die Vorwürfe entschieden zurück. Es habe sich um einen reinen Höflichkeitsbesuch Borregueros gehandelt. Bolivianische Einsatzkräfte hätten die Spanier jedoch vor der Botschaft behindert. Madrid kündigte eine eigene Untersuchung zu dem Vorfall an. Das Außenministerium werde dazu Ermittler nach Bolivien schicken, hieß es. Vergessen wir nicht, in Bolivien gab es einen versteckten Militärputsch gegen Evo Morales. In Bolivien gibt es sehr viel abzuschleppen. Da gibt es das Wichtige, wie wir vorhin auch gesagt hatten, Lithium. Das ist eine Substanz, die wird gebraucht für die Elektroautoindustrie, die im nächsten Jahrzehnt einen großen Boom haben wird. Und man war wohl mit den Verträgen, die die Regierung Evo Morales den internationalen Konzernen, besonders den internationalen Autokonzernen, angeboten hat, nicht zufrieden. Und der Mann wurde weggeputscht. Eine Meldung aus Frankfurt am Main. Nach dem Scheitern der Schlichtungsgespräche kurz vor Weihnachten hat die Flugbegleitergewerkschaft UFO am Freitag erneut Streiks bei der Lufthansa-Gruppe angekündigt. Demnach wird es ab heute, dem 30.12., zu einer dreitägigen Arbeitsniederlegung bei der Lufthansa-Tochter Germanwings kommen. Weitere Streiktermine werde man frühestens nach dem 2. Januar verkünden, sagte UFO-Vize Daniel Flohr. Die Gewerkschaft hatte ihren Mitgliedern mitgeteilt, dass es über die Weihnachtsfeiertage weitere Versuche der Schlichter für kurzfristige Lösungen gegeben habe. Auch am Freitag wurde dem Vernehmen nach noch intensiv telefoniert. Die Versuche sind aber wohl ergebnislos geblieben. Laut UFO hat sich das Management in den Schlichtungsgesprächen nicht bewegt. Daher sei es erforderlich, erneut auf die Straße zu gehen. Zur Lösung des Konflikts hat der Tarifexperte des Unternehmernahen Instituts für Deutsche Wirtschaft, IW, Hagen Lech, den Einsatz eines Mediators vorgeschlagen. Hier scheint offensichtlich viel Vertrauen auf beiden Seiten verloren gegangen zu sein, sagte er der Rheinischen Post in der Samstagsausgabe. Zunächst müsse ein Mediator mit den Parteien ausloten, ob sie überhaupt ernsthaft miteinander verhandeln wollen. Die Gewerkschaft brauche offenbar mehr Gewissheit, dass die Lufthansa sie als Verhandlungspartner ernst nehme. Erst dann könne die eigentliche Schlichtung beginnen. Über Monate hatte Lufthansa sich geweigert, UFO als Verhandlungspartner anzuerkennen. Erst nach einem umfassenden Warnstreik von 1500 ausgefallenen Flügen im November zeigte sich das Management grundsätzlich gesprächsbereit. Thema sterbender Planet. Viele Tierarten sind vom Aussterben bedroht. Diese Nachricht kommt aus Berlin. Die Populationen von Nashörnern, Jaguaren, Koalas, Kaiserpinguinen und Eisbären sind in diesem Jahr stark geschrumpft, wie die Umweltorganisation WWF am Freitag in einem Bericht mitteilte. Neben dem Klimawandel und der Zerstörung ihrer Lebensräume hätten auch die Waldbrände in Australien und am Amazonas den Tieren zugesetzt. Derzeit sei das größte Artensterben seit Verschwinden der Dinosaurier zu beobachten, warnte der WWF. So gehe es etwa dem Eisbären in einigen Regionen wie dem nördlichen Hudson Bay in Kanada deutlich schlechter als vor einigen Jahren. Dort leben noch 842 Exemplare, 18% weniger als 2011. Wer nicht vom Aussterben bedroht ist, noch nicht sind die Milliardäre. Die vermehren sich glänzend in dieser unglaublich hässlichen Welt, in diesem unglaublich tödlichen Strudel aus Natur, Umwelt und Menschenzerstörung. Die Milliardärenrangliste, die Superreichen sind nochmal 1,2 Billionen Dollar reicher. Die Tech-Unternehmer Jeff Bezos und Bill Gates sind weiterhin die reichsten Menschen der Welt. Hinter ihnen liegt nun jedoch ein Vertreter der Old Economy aus Europa. Aufgrund der stark gestiegenen Aktienkurse ist das Vermögen der reichsten Menschen der Welt in diesem Jahr enorm gewachsen. Die 500 reichsten hätten ungefähr 1,2 Billionen Dollar in Zahlen. Das ist eine 1 mit einer 2 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nullen dahinter hinzubekommen seit dem 1. Januar 2019. Hinzubekommen, was sie sowieso schon haben. Zudem hat der Finanzdienst Bloomberg errechnet, der regelmäßig eine entsprechende Milliardärsrangliste veröffentlicht. Ihr Vermögen ist demnach um 25% auf nun 5,9 Billionen Dollar gestiegen. Reichster Mensch der Welt ist in dieser Aufstellung, obszönen Aufstellung müsse man hinzufügen, zufolge weiterhin Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der Internetunternehmer kommt auf einen Reichtum von 116 Milliarden Dollar. Auf dem zweiten Rang folgt Microsoft-Mitbegründer Bill Gates mit 113 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr noch führte Bezos die Rangliste mit deutlich größerem Abstand an. Dass er sich verkleinert hat, liegt an der Scheidung von seiner Frau Mackenzie, die nun etwa 4% aller Amazon-Anteile hält. Ah, die hat ihm da ein bisschen was abgeluchst von seinen Milliarden. Gleichwohl ist Jeff Bezos mit einem Anteil von mehr als 11% nach wie vor der bedeutendste Amazon-Aktionär. Die Rangliste habe ich hier vor mir liegen. Die Quelle ist Bloomberg. An erster Stelle also Jeff Bezos, 116 Milliarden. Zweitens Bill Gates, 113 Milliarden. Drittens ein gewisser Herr Bernard Arnold mit 106 Milliarden. An vierter Stelle Warren Buffett mit 89,1 Milliarden. Fünf Mark Zuckerberg mit 79,4. Nummer 6 Amancio Ortega mit 76,6 Milliarden. Rangliste Nummer 7 Larry Page mit 65,2. Nummer 8 Sergey Brin mit 63,3. Nummer 9 Charles Koch von den berüchtigten Koch-Brüdern mit 62,1 Milliarden. Und Nummer 10 Julia Flescher-Koch mit 62,1, genau wie ihr Vater oder Onkel. Profitiert von diesem obszönen, unglaublichen, monströsen, erstickenden Reichtum haben sowohl Bezos als auch Gates wiederum davon, dass sich gerade die Aktienkurse der großen Technologieunternehmen in diesem Jahr sehr gut entwickelten. Amazon-Anteile verteuerten sich um 24%, der Aktienkurs von Microsoft stieg um 56%, der Aktienkurs von Facebook legte sogar um ungefähr 60% zu, was Mark Zuckerberg, den Gründer und Vorstandsvorsitzenden des größten sozialen Datendealers und Datenkrakenabgrabschers, soziales Netzwerk genannt, der Welt, auf dem Papier um 27 Milliarden Dollar reicher machte. Nach Angaben von Bloomberg ist er mit einem Vermögen von beinahe 80 Milliarden Dollar nun der fünftreichste Mensch des Planeten. Danach kommt schon Nummer 7 und 8. Google-Gründer Larry Page, 65 Milliarden. Sergey Brin, 63 Milliarden. Sie haben gerade erst aus der operativen Führung ihrer Alphabet Holding sich zurückgezogen, deren Vorstandsvorsitzender nun ebenfalls Google-Chef Sundar Pichai ist. Den größten Vermögenszuwachs erzielte hingegen ein Unternehmer der Old Economy, der Franzose Bernard Arnault. Er ist der bedeutendste Eigentümer des Luxusgüterherstellers LVMH, dessen Aktienkurs in diesem Jahr um 62% stieg. Zu dem Unternehmen gehören bekannte Marken wie Louis Vuitton und Christian Dior. Arnault ist nach Bezos und Gates der dritte Milliardär, der in der aktuellen Rangliste auf ein Vermögen von mehr als 100 Milliarden Dollar kommt. Ich grüße meinen Radiokollegen Werner von hier aus. Der würde jetzt natürlich sagen, dringend, möglichst spontan enteignen und das Geld nützlich anlegen und verteilen. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Hier in der Stadt Barcelona ist auch so einiges los. Es gab ja dieses Jahr Weihnachten am Strand mit Sonnenschein. Ja, bei frühlinghaften Temperaturen feierten nicht wenige Barcelonesen und viele Touristen das Weihnachtsfest am Strand, in der Barceloneta oder am Nueva Icaria Strand, bei Mojito-Drinks, Tapas und Bier. Hier und da sah man sogar Leute im Badeanzug und Badehose und Surfer im Wasser herumplätschern und planschen. Barcelona Metropolis und das Geld. Der Haushalt für 2020 bis 2023 ist nun ausgehandelt und verabschiedet und finanziell so einigermaßen abgesichert. Area Metropolitana Barcelona, AMB, wird 9,98% mehr Geldmittel für Infrastruktur und Umweltschutz zur Verfügung bekommen. Insgesamt sind in dem Haushalt 1,989 Milliarden Euro vorgesehen. Der AMB-Haushalt ist nach dem Haushalt der Generalitat und dem des Rathauses von Barcelona der drittgrößte Kataloniens. Im Einzelnen aufgeschlüsselt, Territorio bekommt 113 Millionen Euro, Ecologia, also Ökologie, Umwelt, 280 Millionen Euro, Mobilidad, Transporte y Sostenibilidad, also Transport, Nahverkehr und auch Nachhaltigkeitsprojekte bekommen 342 Millionen Euro. Darunter fallen zum Beispiel Grünzonen, Parks, die Reparatur oder die Anlegung von neuen Grünzonen. Dann wird auch betroffen sein der wunderschöne Collserola Park, dann die Flussufer des Rio Besós und verschiedene andere Dinge mehr. Eine Meldung für alle Rentner. Die angekündigte Rentenerhöhung von 0,9% wurde von der Regierung auf Januar verschoben. Das gleiche gilt für die Erhöhung des Mindestlohns. Begründet wurde diese Entscheidung damit, dass man vorher eine feste Regierung bilden müsse. So erklärte die Finanzministerin Isabel Zela dies am vergangenen Freitag. Der Zorn ist natürlich groß, der Unmut der Rentner und auch der Opposition schäumt auf und wir fragen uns alle, was ist das für ein hässliches und grausames Spiel, das da mit Rentnern, mit Arbeitslosen, mit Kranken, mit Menschen, die abhängig sind von Infrastruktur, getrieben wird, seit anderthalb Jahren ohne Regierung, ohne eine feste, eine richtige Regierung und wo das ganze Geschrei nur um Fahnen und nationale Identitäten geht, hier in Spanien. Es ist wirklich grotesk und ein großes Ärgernis. Es gibt ein Umfrageergebnis. Es geht um das Stimmungsbarometer hier in Barcelona. Die Quelle dieses Umfrageergebnisses ist übrigens das Rathaus selber. Das Rathaus von Barcelona hat eine große Studienauftrag gegeben. Die große vom Rathaus durchgeführte Bürgerbefragung, die ging vom 25. November bis zum 5. Dezember, ist also sehr aktuell, 2019, die ergibt folgendes Stimmungsbild unter den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Generell lässt sich sagen, dass die Bürgermeisterin Ada Colau mit der schwachen Note 4,7 nicht gut nach Ansicht der Bevölkerung abschneidet. Die Frau hat sehr viel an Beliebtheit und an Zustimmung eingebüßt. Man beurteilt ihre Politik und ihre Amtsführung miserabel, nur mickrige 4,7. Man muss wissen, die spanischen Noten gehen von 1 bis 10 und was unter 5 ist, ist durchgefallen. Die Frau, unsere Bürgermeisterin, ist leider hier durchgefallen. Dennoch unterstützten 55,2% der Befragten die Koalition von Ada Colau mit Colboni von der PSSC. Aus dieser Befragung ergibt sich auch eine Rangliste der Politiker dieser Stadt. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekam die beste Note Ernest Maragall von den separatistischen ERC. Der bekam eine 5,0. Hinter ihm mit 4,8% auf der Skala Jaume Colboni oder mit der Note 4,8. Dann dicht dahinter Frau Ada Colau von Barcelona en Comú mit 4,7. Danach mit 4,6 Manuel Valls von Barcelona per el Canvi. Das ist die Partei des französischen importierten Rechtsmitte-Politikers Manuel Valls. Eine ganz miese Note bekommt die Frau von Junts per Cat, eine gewisse Elsa Artadi. Die bekommt nur eine miese 3,3. Dass wir also ungenügend sitzen, das Jahr müssen wir wiederholen. Auf die Frage, wie beurteilen Sie die politische Arbeit und die Verwaltungsarbeit des Rathauses, antworteten 43,6% mit schlecht und sehr schlecht. Eine Mehrheit also entschied, dass das schlecht ist. Knapp dahinter 42,8% meinen gut, sehr gut und 12% meinen, das wäre normal. Wie glauben Sie, habe sich das Image der Stadt Barcelona, das Ansehen von Barcelona generell und auch in der Welt entwickelt? Die große Mehrheit von 67,7% meint, das Ansehen Barcelonas ist allgemein schlechter geworden. Nur 15% meinen, es sei besser geworden und 14,8% meinen, es sei gleich geblieben. Naja, überlegen wir mal, was im letzten Jahr alles so geschehen ist. An Geschrei, an Repression, an Blockierungen von Autobahnen, von Straßen, an Gefuchtel, an symbolischen, unserer Meinung nach völlig idiotischen Aktionen, die da vorgenommen wurden, an Kürzungen, an Kriminalität und so weiter und so weiter. Da muss man wirklich sagen, auch wir hier im Niemandsland sind der Meinung, das Image Barcelonas ist schlechter geworden. Aber es gibt Hoffnung. Über die werden wir gleich sprechen. Kommen wir zur Themenrangliste der Probleme, die Barcelona im Moment hat. Da ist immer noch die Nummer 1 mit fast 30%, 29,1%, die sogenannte Inseguridad. Unter Inseguridad versteht man hier in Spanien allgemein und in Katalonien das ganze Problem der Unsicherheit auf den Straßen. Das beginnt mit dem Straßenraub, mit Diebstählen, mit Bedrohungen, mit sexuellen Aggressionen. Das heißt, dieses Thema beschreibt die Angst der Leute vor den wirklichen, beobachteten, erlebten und vielleicht auch gefühlten Problemen auf diesem Gebiet. Die große, große Mehrheit meint, das sei das Thema Nummer 1. Das Problem Nummer 1. Das Problem Nummer 2 sei Katalonien und Spanien, der Konflikt zwischen Katalonien und Spanien. Das heißt, der Prozess, der Independentismo, der Separatismus und die Art, wie die spanische Zentralregierung mit dem Thema umgeht. 15% sind der Meinung, das sei das größte Problem. An dritter Stelle werden politische Probleme genannt, in die man nun alles hineinpacken kann. Politische Probleme sind hier natürlich die Blockierungen der Haushalte, der gegenseitigen Haushalte, das gegenseitige sich in Schach halten von Administrationen, der Aufruf von Administrationen zum zivilen Ungehorsam, eine Neuerung wahrscheinlich in der europäischen Politik, dass eine Amtsstube zu zivilem Ungehorsam aufruft, das ist ein Widerspruch in sich. Die Leute um Quim Torra müssten sich praktisch selber boykottieren, die müssten selber aus dem Fenster springen, um sich zivil ungehorsam zu verhalten. Das machen sie aber nicht. Im Gegenteil, die kassieren weiter die Gelder und ihre Gehälter und benutzen ihre Dienstautos und reisen nach Brüssel fast 3-4 Mal die Woche und rufen aber zum Ungehorsam auf, zum zivilen Ungehorsam. Tolles Phänomen. Politisches Problem Nummer 3. 9 Punkte. 9% meinen, das wäre das Hauptproblem. An vierter Stelle kommt das Wohnraumproblem hier in Barcelona mit 7% aller Nennungen. Dann an fünfter Stelle das Umwelt- und Luftverschmutzungsproblem mit 5,9. An sechster Stelle die politische Amtsführung des Rathauses mit 4,7. Und der Tourismus mit 3,6 Punkten ist das Problem Nummer 7 auf der Rangliste der größten Probleme hier in der Stadt Barcelona. Also, das Image der Stadt ist schlecht. Katalanen, Konflikt und Kriminalität sind die Hauptängste bzw. Hauptprobleme der Bewohner von Barcelona. Die Arbeit des Rathauses wird als miserabel eingestuft, 43,6% gegenüber 42%, die meinen, das wäre gut. Vielleicht ein kleiner Trost für Ada Colau, die Bürgermeisterin. Die politische Amtsführung der Generalitat unter dem Suprematisten Quim Torra wird noch miserabler bewertet. 56,1% sind nämlich hier der Meinung aller Befragten, die Generalitat arbeite schlecht bis sehr schlecht. Zum Thema Kriminalität ergibt der Bericht Folgendes. Kriminalität, Inseguridad in den Straßen. So viel Inseguridad gab es noch nie. So eine miese Bewertung gab es noch nie zuvor bei allen Befragungen der Bürgerinnen und Bürger, wie jetzt bei der letzten Umfrage vom November, Dezember. Diebstahl, Raub, Mord, Bedrohung, Vergewaltigungen, sexuelle Aggressionen sind die Hauptängste bzw. Sorgen der Menschen. Alle Daten stammen vom Rathaus von Barcelona. Weitere Meldungen, weitere Themen in unserem kleinen Barcelona-Katastrophen- bzw. Informationsblock. Es geht um das Thema Obdachlosigkeit hier in Barcelona. Die Stiftung Arels, die sich der Obdachlosenhilfe widmet, erklärte vergangene Woche gegenüber der Presse, dass sie in diesem Jahr zum ersten Mal seit ihrem Bestehen nicht die Unterbringung der auf der Straße lebenden Obdachlosen garantieren könne, wie dies in den vergangenen Jahren der Fall war. Grund sei der extrem hohe Anstieg der Mietpreise für Wohnraum hier in Barcelona. Arels sichert im Moment die Unterbringung von ca. 150 Personen, die sonst im Freien leben würden. Die ONG Arels mietet Wohnraum und, wie gesagt, stellt dann einer großen Anzahl von Obdachlosen eine Art betreutes Wohnen, auch mit psychologischer Betreuung und Wiedereingliederungsprogrammen und Hilfe zur Verfügung. Sprecher der Organisationen meinten am vergangenen Freitag, dass es ohne zusätzliche Mittel und Hilfe nicht mehr möglich sei, das Niveau ihrer Hilfe zu halten. Eine Meldung zum Thema Fußballhölle. Die gibt's nämlich. Die Fußballhölle ist die Abstiegszone. Der in der Abstiegszone dümpelnde Club Espanyol Barcelona, den vor 4 Jahren ein chinesischer Investor gekauft hat, hat nun einen neuen Trainer verpflichtet. Der frühere Spieler, ausgerechnet des FC Barça, Abelardo Fernández, soll den Club, den Karren, jetzt aus dem Dreck ziehen und den Verein bzw. die Mannschaft aus der Abstiegszone herausholen. Der Pito Abelardo, viele Leute kennen ihn noch, Fußballfans besonders und Barca-Fans natürlich, kennt die Stadt sehr gut, denn er war zwischen 1994 und 2002 Spieler hier beim FC Barcelona und hat genau mit diesem Dreamteam sehr große Triumphe gefeiert. Thema Terrorverdacht. Gegen 10.000 Euro Kaution kam am Donnerstag ein weiterer wegen Terrorverdachts und Vorbereitung eines Attentats Verdächtigter der 7 CDR-Mitglieder auf freien Fuß. Ein Mann namens Alex Codina. Er soll für den Sprengstoff zuständig gewesen sein, den die Gruppe ERT, das ist Equipe de Reposta Tactica, so haben die sich selber genannt, für ihre Aktivitäten gehortet hatte. Das oberste Gericht folgte damit der Ansicht der Staatsanwaltschaft, der Fiscalia, das heißt, welche die Substanzen, um die es bei dem Sprengstoffverdacht geht, nicht als solche und nicht als einzige Explosivstoffe ansieht. Sie haben das so verklausuliert, dass sie gesagt haben, diese Stoffe sind nicht unbedingt und nur für Explosivstoffe bzw. für Sprengstoffe zu gebrauchen anzusehen. Also, jetzt können die Silvester feiern zu Hause, natürlich auch Reyes, und können vielleicht ein paar Böller und ein paar Kracher in die Luft werfen. Libre 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Die Zeiger an den Kudamuren stehen stilles Grün im Frühlingsgrün. Und zu den blass geschminkten Huren schauen nur noch die Touristen hin. Großstadt-Tango, Großstadt-Tango, alter Geist, Südsee-Mango, Vater wusste, wie das beißt, es riecht nach See. Ich geh ins KDW. Ich steh im Stau mit den Verrückten. Die Kohlenwerbung kriecht vorbei. Fühl mich wie Kind unter Verschickten. Die Ausfahrt kannte ich schon mit 3. Es waren schwere Zeiten. Ein Leben wie am Treppenlauf. Wir waren alle pleite. Doch Mutter gab nie auf, ich schau zum Himmel auf, seh einen Wolkenlauf, ich schau zum Himmel auf. Das Paradies gibt's nicht im Billigkauf, beginnen jeden neuen Tag, beginnen neu und ungefragt, beginnen, ich nehm mir diese Stadt, die meine wird heut Nacht beginnen. Es riecht nach Mief und Aprikosen, die Mauern sind jetzt angemalt. Sie stehen an nach Lottolosen, verhungerte im Aldi-Wald. Wie in alten, alten Zeiten, Frühlingsgrün, sie haben Lust auf Weite. Berlin bleibt doch Berlin, ich schmeiß die Geister raus. Kling mich für heute aus, ich fahr die Abos raus. Bau mir heute Nacht im Kopf ein Muster aus, beginnen jeden neuen Tag, beginnen neu und ungefragt. Heute Nacht beginnen, jeden neuen Tag beginnen, neu und ungefragt beginnen. Ich nehme hier diese Stadt, die meine Träume hat, und werd heute Nacht. Die letzte Viertelstunde im Niemandsland, wie immer, Kino. Ich habe einen Film gesehen, der mir ganz gut gefallen hat und den ich empfehlen möchte. Ich habe ihn auf DVD gesehen, eine DVD, die ich mir im Goethe-Institut ausgeliehen habe, aber man kann ihn auch im Internet gucken und kann ihn sogar auf YouTube sehen. Kein Problem. Der Film heißt Die Dasslers. Pioniere, Brüder und Rivalen. Die Dasslers ist ein zweiteiliger deutscher Fernsehfilm, der am 14. und 15. April 2017 im ersten deutschen Fernsehen gesendet wurde. Regie führt Herr Cyril Boss und Herr Philipp Stennert. Die Schauspieler sind Christian Friedl als Adi Dassler, also Adolf, Hanno Koffler als Rudi Dassler, Hanna Herzsprung als Friedel Dassler, Alina Lefschin als Käthe Dassler, Joachim Krohl als Vater Christoph Dassler, Johanna Gastorf als Pauline Dassler und viele, viele, viele, viele andere mehr. In Teil 1 überzeugen Adi und Rudi Dassler ihren Vater, den Familienschusterbetrieb zu verändern und Sportschuhe herzustellen. Trotz ihrer Verschiedenheit ergänzen sich die Brüder bei der Arbeit. Während Rudi die Expansion auch mit riskanten Krediten vorantreibt, entwickelt sein perfektionistischer Bruder immer bessere Modelle. Wir befinden uns also Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Ein Konflikt entbrennt, als Adi sich entschließt, nochmal in die Lehre zu gehen. Rudi fühlt sich in der Wirtschaftskrise mit dem Betrieb alleingelassen. Rudis Frau Friedel und Adis Frau Käthe sind loyal an der Seite ihrer Männer. Aber auch das sorgt bisweilen für Zwietracht. Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin möchten die Dasslers endlich Sieger in ihren Schuhen sehen. Dass sie den farbigen amerikanischen Athleten und mehrfachen Goldmedaillengewinner Jesse Owens in einer Geheimaktion mit ihren Schuhen ausstatten, brüskiert die Nazi-Elite, brüskiert die Nazi-Funktionäre. Als 1939 dann der Zweite Weltkrieg ausbricht, wird Rudi an die Front einberufen und der Betrieb auf eine harte Probe gestellt. Das Misstrauen zwischen den Brüdern beginnt langsam zu wachsen. Die Leute sollte hier in Herzogen auch ein paar Winterschuhe, ein paar Sommerschuhe, das alles. Das ist es, was wir brauchen. Sportschuhe. Wir nehmen den Kredit auf. Wenn das hier schief geht, sitzen wir alle auf der Straße. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Rudolf oder Rudi Dassler. Ich bin die Friedel. Friedel. Ich will nach Pirmasens gehen. Ich will eine Schuhmacherlehre machen. Käthe Marz. Adi Dassler. Die Frage ist doch, wie wir mit Sportlern, die Medaillen gewinnen, mehr Schuhe verkaufen. Aber es gibt nur einen Sportler, der sicher eine Medaille holt. Jesse Owens. Owens ist ein Amerikaner. Und ein Neger. Damals wolltet ihr noch Teil der deutschen Mannschaft sein und jetzt wollt ihr die ganze Welt ausstatten? Gleiche Chancen für alle Sportler. Das ist doch der olympische Gedanke. Der olympische Gedanke. Viermal Gold in unseren Schuhen und die ganze Welt hat's gesehen. Ja, viermal Gold in den Schuhen der Dasslers, in den Schuhen von den Brüdern. In Teil 2 kehrt Rudi aus dem Krieg zurück und es verhärten sich die Konflikte zwischen den Dassler-Brüdern. Sie beschließen, ihr Unternehmen aufzuteilen. Adidas und Puma werden geboren. Ein harter Konkurrenzkampf um Sportlermedaillen und Marktanteile entbrennt. Als Sepp Herberger bei beiden anklopft, um sich für seine Dienste entlohnen zu lassen, macht Adi das Geschäft mit ihm, da Rudi sich mit dem geschäftstüchtigen Fußballtrainer angelegt hatte. Interessant die Szene, wie der Sepp Herberger da auftaucht und 1000 Mark pro Monat Gehalt fordert. Das war damals eine Riesensumme. Das wären heute vielleicht 20.000 Mark oder Euro. Durch das Wunder von Bern wird Adidas dann Siegermarke und der Schuster der Nation zum Mythos. Das Wunder von Bern heißt, 1954 gewann die deutsche Fußballnationalmannschaft die Weltmeisterschaft gegen Ungarn in Bern im Wankdorfstadion. Das wird da nachgestellt, die Reportage ist zu hören und die Szenen sind alle sehr spannend und sehr interessant gemacht. Der Wettstreit zwischen den Firmen wird immer erbitterter und der Ehrgeiz der Väter wird auf die beiden Söhne Horst und Armin übertragen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe verfolgt. Mit den Olympischen Spielen wollen wir der Welt zeigen, dass Deutschland unter seiner Führung ein friedliebendes, soziales und wirtschaftlich aufstrebendes Land ist. Weißt du überhaupt, was hier los ist? Ich muss Waffen herstellen mit ungelernten Zwangsarbeitern, die mich alle hassen. Ich will mich doch schon lange nicht mehr dabei haben, er und dieses intrigante Waldstück. Wir sind beide der Meinung, dass es Zeit ist für eine Veränderung. Deswegen haben wir beschlossen, die Firma Dassler Sportschuhe aufzuteilen. Adidas, was soll denn das jetzt? Ein Wort, eine Marke. Puma, typisch für meinen Bruder, pellt sich für eine Raubkatze. 54 kann unser Jahr werden. Die Weltmeisterschaft, Adi. NG heißt nicht genannt. Also nennen Sie es auch nicht. Das ist nicht mehr meine Welt. Es geht nur noch ums Geld. Das hat doch nichts mehr mit Sport zu tun. Dein Bruder sieht das auch so. Er soll seinen Frieden haben. Seine Frau hält es für eine gute Idee, wenn ihr nochmal miteinander redet. Ich wüsste nicht, über was wir reden sollten. Adidas und Puma kommen hier und heute überein, dass sie nicht um den Fußballstar Pelé bieten werden. Unser Teil der Familie stimmt der Vereinbarung zu. Die beiden Söhne treiben den Konflikt auf eine weitere Ebene. Schwarzgeld, Korruption und Manipulation in Sportverbänden gehören für beide Seiten fortan zum Geschäft. Interessant die Szene, wo die Väter beschließen, sich nicht weiter von Sportlern ausboten zu lassen und erpressen zu lassen, sondern gemeinsam so vorzugehen, dass sie keinen Sportler mehr Sonderrechte und Bestechungsgelder zukommen lassen, wird von einem der Söhne, von Adidas, von Adolfs Sohn, nicht beachtet und damit gerät der Konflikt außer Kontrolle fast. Die beiden Gründerväter haben etwas in Gang gesetzt, was sich nicht mehr stoppen lässt. Sie können es nicht mehr stoppen. Rudis fortschreitende Krebskrankheit wird vielleicht zur letzten Chance der Brüder, sich endlich auszusehen. Der Film ist handwerklich sehr gut gemacht. Er hat einen sehr interessanten Rhythmus. Ich würde ihn einstufen als gutes Schulfunkfernsehen, ein guter Fernsehfilm. Und wer an dem Thema Interesse hat, kommt hier auf 2,5 Stunden gute Unterhaltung und auch auf Hintergründe zur deutschen Geschichte. Meine Kritik: interessant, diese Brüder zu sehen und wie sie dargestellt werden und diese Familien. Und man hat den Eindruck, die können das Leben gar nicht richtig genießen. Die sind so besessen von ihren Firmen und von ihrer Produktion und ihrem Geldmachen, dass sie ständig mit verbiesterten und bitteren Gesichtern herumlaufen. Man muss allerdings dazu sagen, der Krieg und die Erfahrungen haben sie wohl auch dazu gemacht. Es gibt ein paar Kritiken, ich lese mal eine vor. Die Dasslers, Pioniere, Brüder und Rivalen, gelang es damit, einen Zweiteiler zu schaffen, der in vielerlei Hinsicht preiswürdig ist. Dieser Erfolg fußt auf einem großartigen Skript, das die charakterlichen Veranlagungen seiner Protagonisten in Beziehung zu historischen Entwicklungen setzt und dem Zuschauer damit ein Gefühl für die Beweggründe und Handlungsweisen selbiger gibt. Gleichzeitig verfügt die Dasslers über reichlich visuelle und narrative Zwischentöne, um den Film auch zum stilistischen Leckerbissen zu machen. Das schreibt Herr Timo Nötling auf der Internetseite quotenmeter.de. Besser als das kürzere RTL-Movie hat die ARD-Produktion das ideale Format für den Stoff gefunden. Und auch im Detail stimmt so gut wie alles. Besetzung, Dialoge, Ellipsen, Metaphern, Erzählrhythmus. Es gibt Bilder und Sätze, die man nicht vergessen wird. Die Schauspieler durch die Maske von Birgit Laube altern zu lassen, anstatt doppelt zu besetzen, war die vielleicht beste Produktionsidee mit einem preiswürdigen Ergebnis. Das meint Rainer Tittelbach auf seiner Kritikseite tittelbach.tv. Hier muss ich allerdings hinzufügen, gerade diese Masken und diese künstliche Alterung mit diesen gummiüberzogenen Glatzen und was sie da alles machen, das irritiert ein bisschen beim Betrachten, weil es sieht nicht immer sehr angenehm aus und es sieht zum Teil auch ziemlich künstlich aus. Aber gut, das ist Geschmackssache. Die Dasslers, ein Film von 2017, zu sehen im Internet, zu sehen auch oder zu leihen auf DVD im hiesigen Goethe-Institut. Pioniere, Brüder und Rivalen von Cyril Boss und Philipp Stennert. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern. Wir werden uns im nächsten Jahr wieder hören. Ich hoffe, Sie werden einen guten Rutsch ins neue Jahr haben. Ich hoffe, Sie werden toll feiern und sehr klar und gut und verliebt und glücklich ins neue Jahr rüberrutschen. Bis zum nächsten Jahr 2020 verbleibt Ihre Niemandsland-Redaktion. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Die heutige Sendung wird ab übermorgen im Podcast zu hören und nachzuhören und runterzuladen sein unter www.niemandsland.kontrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Bis dahin alles Gute, ein glückliches neues Jahr 2020. Tschüss, Agur! Wiglaf Droste, den haben wir noch gar nicht ausreichend gewürdigt in diesem Niemandsland. Der ist nämlich dieses Jahr gestorben. Er ist weg. Und als letzten Leckerbissen im alten Jahr bringe ich einen Text, den dieser verrückte, freche, großschnauzige Satiriker und verschmitzte Spaß-Troll auf CD gebrannt hat. Er nannte sich einmal selber einen Westphalian Alien, also einen Außerirdischen aus Westfalen. Wiglaf Droste. Trommeln auf unsere Haut. Im strahlend hellen Mittag sah ich ihn. Er stand, weithin für jedermann sichtbar, auf einer Grünfläche in der Mitte einer großen Berliner Straßenkreuzung. Sein Oberkörper war nackt, sein Haar war zu einem Zopf gebunden. Kraftvoll urinierte er in die Rabatten und beendete die gelbe Performance, stolz mit heftigem Abschütteln. Dann schulterte der ungenierte Mann die zuvor abgestellte Trommel und entschwand. Seitdem weiß ich, was genau mit Karneval der Kulturen gemeint ist. Wenn der Sommer über die Stadt kommt, wird der Mensch fidel und gerät ins Ausschwärmen. Ins Grüne, parkwärts zieht es ihn, eine Decke rollt er zusammen, macht sich einen schicken Picknickkorb zurecht, steckt ein Buch dazu, radelt mit allem ins Grüne und freut sich auf einen ruhigen Platz im Freien. Da will er liegen, lesen, wegdösen bei Vogelgezwitscher und sich des Daseins freuen. Doch kaum hat er den Park erreicht, ist immer schon einer vor ihm da, wie in der Geschichte von Hase und Igel. Das ist der Trommler. Für gewöhnlich kommt der Trommler im Aggregatzustand des Schneidersitzes vor. Diese Haltung scheint ihm erhaben und weise, denn schlicht ist der Trommler im Geiste. Er hält sich für erleuchtet, wenn er Geräusch erzeugt, Krach macht, Luft und Welt volldonnert mit Lärm. Fatt, ploff, pomm machen die Hände des Trommlers auf seiner Trommel. Weil der Trommler nicht still sein kann, darf es Stille auch für niemanden sonst geben. Stille beunruhigt den Trommler, sie macht ihm Angst, er hasst sie. Der Trommler muss die Stille überdröhnen, sonst weiß er nicht, ob es ihn gibt. Wie die Grillsorte Mensch die Luft mit beißenden Rauchschwaden anfüllt, um sich der eigenen zweifelhaften Existenz zu versichern, muss der Trommler akustische Hausmacherjauche ausbringen. Er kann gar nicht anders, der Hohlraum als solcher ist ihm Heimat und Programm, auf den haut er drauf, und wenn es dann so richtig schön dröhnt in der Leere zwischen seinen Ohren, stammelt er guttural, Bongo, ergo Bumm. So sind Trommler wie Trommlerin mental beschaffen, auch viele Frauen prügeln auf fellbespannte Klangkörper ein wie nichts Gutes. Ist es der Lockruf der Savanne, den sie im Wummern der Trommel vernehmen? Der atavistische Mix aus Stamm und Steppe und Mutti Erde? Ein urschlammiges wie pulsierendes Fruchtbarkeitsritual? Aus welcher nicht minder trüben Quelle speist sich der Aberglaube, das Eindreschen des Trommlers auf tote Tierhaut geschehe zur Freude der Menschen? Zu den zartesten, empfindsamsten Organen von allen zählt das menschliche Ohr. Filigran und fein ist das Trommelfell, es bedarf nicht der Schläge, nicht des Wummerns. Hartnäckig hängt der Trommler den verschwiemelten Mythen von Urwüchsigkeit und peitschender Rhythmik an. Esoterisches Klingklang wabert und walhallert durch seinen Kitsch- und Brausekopf, den ich mit einem zen-buddhistischen Koan zur Ruhe betten möchte, denn buddhistisches Getue findet der Trommler gut. Also, wie ist der Klang der Geräuschlosigkeit? Wie klingt eine lautlos geschlagene Trommel? Im Beantworten dieser Frage möge der Trommler Glück finden, nicht das Seine, das mir ganz gleichgültig ist, aber dafür unbedingt meins. Wenn es dunkel wird und der Lärm sich verliert in den Weiten der rasenden Zeit, wenn die Blüte sich schließt und der Fluss weiter fließt, mit den Tränen aus Freude und Leid. Dann spiel bitte auf und sing, wenn du kannst, spiel für mich einen langsamen Tanz. Dann spiel bitte auf und sing, wenn du kannst, spiel für mich einen langsamen Tanz. Wenn es kommt, wie es muss und es gibt einen Schluss, wird er sein wie das Ende vom Lied. Wie ein uralter Schmerz, so verlässt es mein Herz, du wirst da sein, wenn es geschieht. Dann spiel bitte auf und sing, wenn du kannst, spiel für mich einen langsamen Tanz. Dann spiel bitte auf und sing, wenn du kannst, spiel für mich einen langsamen Tanz. Wenn es dunkel wird und die Liebe irrt durch die Weiten der Sinnlosigkeit, wenn die Kraft sich neigt und die Gegenwart schweigt und auch jede andere Zeit, dann spiel bitte auf und sing, wenn du kannst, spiel für mich einen langsamen Tanz. Dann spiel bitte auf und sing, wenn du kannst, spiel für mich einen langsamen Tanz.